Der Vorsitzende des Kabinetts der DVK, Park Bong-ju, besichtigte das Vereinigte Eisenhüttenwerk Kimtsek, eine große Metallindustriebasis im Norden. Beim Rundgang durch das Werk erkundigte er sich ausführlich nach dem Stand der Produktion von Zuze-Eisen. Auf einer Beratung der Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, die vor Ort stattfand, wurde unterstrichen, dass die Arbeiter des Werkes mehr Stahl und Eisen produzieren und dadurch an der Spitze eine Bresche für den Aufbau einer Wirtschaftsnation schlagen sollen. Dabei wurden die Fragen über die Maßnahmen dazu besprochen.